Wäre es nicht hinreichend gewesen, wenn ein Engel gekommen wäre, um für uns Genugtuung zu leisten? Na, das wäre nicht gegangen. Es wäre nicht hinreichend gewesen, wenn ein Engel gekommen wäre, um für uns Genugtuung zu leisten, weil die Beleidigung, die Gott durch die Sünde angetan worden war, in gewissem Sinne unendlich war, weil die Majestät Gottes unendlich ist. Und Majestätsbeleidigung, da gibt es eben keine wirkliche Sühne dafür. Majestätsverbrechen sind ja mit dem Tod geahndet worden unter den Menschen, solange noch vernünftige Gesetze und vernünftige Staatsformen da waren. Jetzt heute keine Majestäten mehr, Bundespräsident oder Bundeskanzler. Gleichen eher Hampelmännern alles Majestäten. Ist halt so. Um sie zu sühnen, diese in gewissem Sinn unendliche Beleidigung Gottes durch die Sünde, war eine Person notwendig, die ein unendliches Verdienst hat. Das war eben der Plan der Menschwerdung Gottes. Nur so konnte durch das Tun Gottes selber Genugtuung geleistet werden für unsere Sünden.